ARD. WDR 3. Kulturfeature. Glück, die beste Liebe zu mir, oder ein bisschen zu spät. Glück, die Lust genehmen, ihn verschafft mein Herz also viel Fried. Jiddische Operette finde ich besonders interessant, weil sie zeichnet die Integration von Juden in Amerika, die Jiddisch sprachen, alle untereinander, aber in einem neuen Land lebten und die Einflüsse von dieser neuen Kultur in diesen Stücken einbrachten. Die jiddische Operette habe ich wirklich später kennengelernt, aber die jiddische Lieder, die Lieder, die ich erst kennengelernt habe, waren eigentlich Ghetto-Lieder und sehr traurige Lieder oder Wiegenlieder und so. Aber die sind die Lieder, die meinen Eltern mir quasi geschenkt haben. Ich glaube, durch, dass sie Überlebende des Holocaust sind, das spielt die erste Rolle. Aber die Operettenlieder kamen tatsächlich, sag mal, als ich 30 war. Da fing ich an mit dieser ganzen, wow, das sind auch Happy-Lieder, die sind nicht alles so ernst und so traurig. Und ich glaube, so schwierig ist es deshalb, weil wir eigentlich eine total abgebrochene Rezeption dieser Form von musikalischem Drama oder Singspiel oder der jiddischen Operetten haben. Wir haben schlichtweg gar keine. Jiddischland. Eine verschollene Operettengeschichte. Von Silvia Roth. Dazu wollen es vergnügen, wo das Herzglitz kannst du kriegen. Eine fast vergessene Geschichte über eine fast verschollene Theaterform. Eine Geschichte über Aufbruch und Neuanfang, Abschied und Heimweh. Über Schmerz und Unterhaltung, Tränen und Gelächter. Eine Reise von Rumänien nach Amerika, von osteuropäischen Weinkellern zur New Yorker Second Avenue. In Rumänien echt, da gibt Funkendeiges, weiß mir nicht. Wein trinkt man überall, mir verbeischt mit Kastewall. Heidigidigidum, digidigidigidum, heidigidigidum, digidigidum, heidigidigidum, digidigidigidum, heidigidigidum, digidigidum. Ei, sesama, ei, besser kann es sein. Ei, ja, vergnügen, noch was rumänisch Wein. Alles beginnt in Rumänien, in Iași, einer blühenden Handelsstadt. Doch bevor die Geschichte anfängt, gibt es da nicht ein Verbot? Im orthodoxen Judentum gilt Theater als heidnisch. Du sollst dir kein Bildnis machen. Das Anfertigen von Porträts, Skulpturen oder Masken ist verboten, aber es gibt Lücken. Beim Purimfest darf man sich verkleiden, darf Szenen aus der Bibel nachspielen, darf Theater machen. Das Bemerkenswerte daran ist, dass das eigentlich die ersten und sehr lang auch die einzigen theatralen Veranstaltungen innerhalb der ja oft sehr einfachen und auch sehr armen jüdischen Gemeinden gewesen sind. Brigitte Dahlinger, Theaterwissenschaftlerin aus Wien, Autorin mehrerer Bücher über das jiddische Theater. Sehr lange wurden diese Spiele nur mündlich tradiert. Und später, ab so 15., 16. Jahrhundert auch notiert. Ihre Hochzeit hatten sie sicher im 18. und 19. Jahrhundert. Aber Purim ist bis heute ein Fest in den jüdischen Gemeinden, das immer wieder gefeiert wird. Es ist ungefähr zeitgleich mit dem Karneval bzw. dem Fasching. Und man kann dann in Gegenden, wo es eine jüdische Gemeinde gibt oder Jüdinnen und Juden und ihre Kinder wohnen, auch Kinder verkleidet zum Purimfest gehen sehen etc. Aha. Eine Nische für das Theater gibt es außerdem bei jüdischen Hochzeitsfeiern. Batrin und Payatz, jüdische Komiker, spotten über die Tücken des Ehelebens. Also im 19. Jahrhundert gab es in der nichtjüdischen und in der jüdischen Kultur eine Art Sängertum. Ja, das waren Volkssänger. Die sind teilweise in diversen Etablissements aufgetreten, auch erste Volkssängerinnen. Und nachdem es teilweise auch schon prosperierende Städtel gegeben hat, beziehungsweise auch eine jüdische Gesellschaft, die sich vergnügen und ja, auch kulturell betätigen wollte, sind jetzt auch hier im jüdischen Bereich jüdische Volkssänger aufgetreten. Und einer der ersten war Berl Margolis, genannt Berl Broder, der eben im Brody aufgetreten ist. Und er hat dann recht schnell Nachahmer gefunden, also jüdische Volkssänger, die durch die Lande gezogen sind, in den Städten aufgetreten sind und dabei einfache Weisen von sich gegeben haben. Und interessant ist, dass das eigentlich die ersten Profis auf dem theatralen Gebiet waren, also wirkliche Performer, die sich auch davon ernährt haben. Komm her, du Philosoph, mit deinen kurzen Meichel und setz dich zu zum Rebenstisch, dort weißt du lernen Zeichen. Immer mehr Brodersinger streifen durch Osteuropa, geben in Weinkellern und Biergärten Lieder zum Besten. Ihre Bühnenausstattung ist einfach. Ein Tisch und zwei Kerzen genügen. Ihre Sprache ist Jiddisch. Das versteht man überall. Egal ob in Rumänien, Polen, Galizien oder Litauen. Adam schief hast die Eis geklärt und hebt sich mit dem Ibe. Der Rebe spreit seine Tichelhäuz und spannt in mir Maribe. Die Einlagen der Brodersinger wecken Hunger nach mehr. Und deshalb fängt die Geschichte jetzt an. Also, noch einmal. Alles beginnt in Rumänien, in Iași, einer blühenden Handelsstadt. Dort gibt es ein Weinlokal namens Pomul Verde, grüner Baum. Die Bühne eines beliebten Brodersingers. In Iași kreuzt auch ein Mann namens Abraham Goldfaden auf. Eigentlich will er eine jiddische Zeitung gründen. Dann aber schaut er im grünen Baum den jiddischen Einlagen zu und kommt auf eine Idee. Er wird, so will es die Geschichte, zum Vater des jiddischen Theaters. Es wird eben gesagt, dass Goldfaden, ein jüdischer Maskil, Aufklärer, so um 1876 nach Iași, Rumänien gekommen ist. Er hat dort Bücher verlegt, er hat Gedichte geschrieben, er hat publiziert und er hat dann auch einen jüdischen Volkssänger getroffen und einen jungen Burschen, der auch in der Richtung tätig werden wollte und hat dann für diese eineinhalb Schauspieler, unter Anführungszeichen, begonnen, Szenarien zu entwerfen. Die ersten Szenarien sind ihr durchgefallen, so geht halt die Legende. Und er hat dann aber weitere Texte verfasst und die sind am Anfang eher so wie in der Commedia dell'arte eigentlich so Grundsituationen gewesen, mit denen halt die Schauspieler, am Anfang nur Männer, umgegangen sind. Und das ist dann erfolgreicher und erfolgreicher geworden und er hat angefangen, eben ganze Theaterstücke zu verfassen. Heintes Buch im Britter, sie ist der Jontef Kreuz, lass mir singen Lieder, gehen von Haus zu Haus. Goldfaden ist Multitalent und Tausendsasser, Impresario und Autor, Bühnenbildner und Manager. Er will unterhalten, aber auch aufklären. Er spottet über den Aberglauben der chassidischen Juden, entlarvt strenge orthodoxe Traditionen als überholt. Da ich eine Bühne zur Verfügung habe, soll sie eine Schule für dich sein. Du, der du in deiner Jugend keine Gelegenheit zum Lernen hattest, komm zu mir, um die getreuen Bilder zu sehen, die ich dir vom Leben zeichnen werde. In seiner Jugend hat Goldfaden eine fortschrittliche Rabbinerschule besucht. Nun stellt er auch seine Theaterstücke in die Tradition der Haskalah, der jüdischen Aufklärungsbewegung. Die ging eigentlich von Moses Mendelssohn und Deutschland aus. Mendelssohn wollte eigentlich seine Glaubensgenossinnen und Genossen so aus der dunklen Welt ins Freie führen. Mehr Bildung, mehr medizinische Ausbildung, mehr Aufklärung in jeder Sicht erhalten. Und er hat demgemäß vorgeschlagen, dass sie jetzt nicht nur wie die sehr gelehrten Juden Hebräisch sprechen und die jeweilige Landessprache, also Polnisch, Deutsch, Russisch, Ukrainisch, sondern auch eben diese zweite Sprache intensivieren. Und mit Jiddisch konnten die ersten Aufklärer auf dem Theatergebiet eigentlich dieses Volk erreichen. Also es entstanden dann relativ rasch nach Moses Mendelssohn und seinen Bestrebungen die ersten jiddischen Theaterstücke. Und die wurden zuerst nur im Rabbinerseminar, in dem auch Abraham Goldfaden war, aufgeführt. Und später kam dann schon ein breiteres Publikum und die hatten eben diese Intention der Aufklärung. Also es ging dann sehr um etwa die 20-jährige Militärpflicht in Russland für Juden, arrangierte Ehen, Themen, die die Mitglieder der jüdischen Gemeinden sehr prägten. Und in jiddischer Sprache konnten sie sie auch ansprechen. Goldfadens kleine Theatertruppe wächst. Sogar ein paar Frauen kommen dazu. Alle Schauspielerinnen und Schauspieler brauchen gute Stimmen, denn Musik ist Goldfaden wichtig. Obwohl er keine Noten lesen kann, schreibt er die Lieder und Chöre für seine Stücke selbst. Er lässt sich inspirieren von folkloristischen Melodien, von Opernarien oder Synagogalgesängen. Die Ideen für Melodien kommen ihm oft nachts. Dann weckt er einen seiner Schauspieler auf, damit der sie notieren kann. Goldfadens Musik verwebt eigentlich italienische Weisen, wie sie etwa Bellini geschrieben haben könnte, mit orientalischen Mollmotiven. Dabei kommt eine Musik von ungemein naiver Farbigkeit heraus, sagt ein zeitgenössischer Kritiker. Goldfaden selbst sieht in der Musik eine Möglichkeit, seine Stücke emotional zu verdichten. In den wenigen Stunden, die der Zuschauer in einem Theater verbringt, muss er seine Sorgen vergessen. Er muss lachen, er muss Musik hören, er muss Tanz sehen. Daher stand mein Vorhaben fest, nur Komödien mit Musik und Tanz zu schreiben. Diese werden Operetten genannt. Operetten. Eigentlich aber denkt Goldfaden sich für jedes seiner Stücke eine neue Gattungsbezeichnung aus. Musikalisches Melodram, Komödie mit Musik, romantische Oper, Singspiel mit Tanz. Goldfadens Ensemble reist durch Osteuropa. Aus den anfänglichen Szenarien sind vollständige Stücke geworden, mit Titeln wie Schmendrick, Die beiden Kunilämmel oder Die Kischefmacherin, also Die Hexe. Immer genauer formuliert Goldfaden seine Texte aus, versieht sie mit präzisen Regieanweisungen. Teilweise sind sie sehr irritierend zu lesen, weil die Form von Witzen natürlich heute auch nicht mehr gutiert werden würde. Teilweise sind sie aber auch sehr lustig und ich denke auch sehr theatralisch. Und das Problem ist natürlich heute, dass man sich sehr, sehr schwer vorstellen kann, ein Goldfadenstück durchgehend inszeniert zu sehen, dass aber in diesen Theaterstücken schon evident wird, dass er wirklich für Schauspieler und Schauspielerinnen schreibt. Das heißt, das könnte auch wirklich sehr lustig und sehr interessant zu inszenieren und zu sehen sein. Alles beginnt in Rumänien, in Jasch, einer blühenden Handelsstadt. Anfang der 1880er Jahre verschärft sich die antisemitische Stimmung im russischen Zarenreich. Immer häufiger kommt es zu Pogromen. Goldfadens komödiantische Karikaturen eines altmodischen Judentums werden heikel. Sie spielen den Antisemiten in die Hände. In der jüdischen Geschichte und der Bibel findet er neue Stoffe. Stoffe, die ein jüdisches Bewusstsein wecken, Stolz und Gemeinschaftsgefühle stärken. Themen aus der Bibel, also die Opferung Isaaks oder eben Schulamit oder auch Zionismus war ganz wichtig. Auch wirklich so Hoffnungen wie Messias Zeiten. Wobei also die Inhalte dieser einzelnen Theaterstücke sind recht schwierig nachzuvollziehen und ziemlich verrückt eigentlich. Ja, gerade Schulamit oder die Tochter des Morgenlandes von Abraham Goldfaden. Er hat es, glaube ich, ein musikalisches Singspiel genannt. Hat ein Narrativ, das wirklich schon recht ans Absurde grenzt. Also da geht es um eine junge Frau, die die Wüste durchqueren muss. Mitten in der Wüste fällt Schulamit in einen Brunnen. Ein junger Mann, Absalom, rettet sie. Die beiden verlieben sich, schwören sich ewige Treue, wollen heiraten, wenn sie ihre Reisen beendet haben. Doch Absalom vergisst Schulamit, heiratet eine andere Frau, bekommt zwei Kinder mit ihr. Erst als das eine Kind in einen Brunnen fällt und das andere Kind von einer Wüstenkatze entführt wird, denkt er wieder an diesen Schwur und an diese Schulamit und er lässt sich scheiden, beziehungsweise seine Frau gibt ihn frei und er kann sich mit Schulamit vereinen. Also schon ein sehr unwahrscheinliches Narrativ, das da zugrunde liegt. Die andere Seite ist wieder, dass gerade auch dieses Singspiel ein Lied enthält, das bis heute gespielt wird. Rosinkes mit Mandeln heißt es. Es wird als Wiegenlied genannt. Ich war mal in den 90er Jahren am Muttertag in New York und habe zufällig das Radio aufgedreht und da ist genau dieses Lied gespielt worden. Ja, also da sieht man, dass diese jiddische Musikkultur in andere Kulturen viel mehr eingeflossen ist, als es bei uns je der Fall war. Das ist Jewish Music 101, also das fehlt nie, Rosinkes mit Mandeln, weil das ist sehr, sehr beliebt und bekannt. Helene Schneidermann, Opernsängerin und Interpretin jiddischer Operettenlieder. In dem Beis Hamikdash in a Winkeln Cheder sitzt die Almone Beis Zion allein. Also da sitzt jemand alleine im Cheder, das ist die hebräische Schule. In der Nähe ist eine Wiege und sie wiegt das Kind in eine Ecke und singt sie zum Schlafen, Liedele erscheinen. Und sie singt das Kind zum Schlafen. Und das Refrain ist Ai-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu-Lu, das ganze Ai-Lu-Lu-Lullaby-Sache. Unter jedes Wiegele steht der chlorweiß Ziegele, also unter das Kind die Wiege, steht ein kleines weißes Ziege. Das Ziegele ist gefroren handeln. Mit diesem Ziege ist er handeln gegangen. Also was handelt man? Es reimt sich mit handeln, Mandeln, also Rosinen mit Mandeln. Man weiß nie, was der Komponist denkt in dem Moment. Aber die Melodie ist auch so wunderschön. Es ist wahrscheinlich the number one Lied, wenn man sagt, kennst du ein jiddisches Lied? Mit Schulamit schafft Goldfaden eine jüdische Heldin, die sich zum Vorbild eignet. Treu, fromm, stolz, jiddisch sprechend. Auf Anhieb wird es eins seiner beliebtesten und meistgespielten Stücke. Sein dein Beruf, Goldfaden und seine Truppe spielen längst nicht mehr in Weinlokalen. Sie treten in Theatern und Opernhäusern auf. Manchmal mieten sie ganze Orchester und Chöre. Zugleich aber verschärft sich die zaristische Zensur. Die Sehnsucht nach Israel wächst. Die Ideen des Zionismus verbreiten sich. Auch Abraham Goldfaden begeistert sich dafür. In seinem Stück Bar Kochba oder Die letzten Tage Jerusalems thematisiert Goldfaden jahrhundertealte jüdische Geschichte, den letzten Aufstand der Juden gegen die römischen Diktatoren. Der Titelheld Bar Kochba führt die Revolte an, geht für sein Volk in den Tod. Rebell und Messias in einem. So einer sollte auch der russischen Zarenregierung die Stirn bieten. Auch wenn Israel weit weg ist, auf der Bühne und im Zuschauerraum ist es präsent. Man besinnt sich auf eine gemeinsame Geschichte, eine gemeinsame Identität. Das Theater ist Jiddischland. Und damit zu subversiv für den Zarenhof. 1883 verbietet die russische Regierung jiddische Theateraufführungen. Die Schauspielerinnen und Schauspieler beginnen zu emigrieren. Dass sie Jiddisch können, sichert ihnen eine Zukunft. In Berlin, London oder Wien gründen sich jiddische Theater. In jedem Land, in jedem Ort, Herr, das Jiddel nur ein Wort. A Jid bist du, geht dir, wir darfen dich nicht, a Fremder bist du, a Das jiddische Theater in der Leopoldstadt, nicht weit vom Prater, besuchten Karl Kraus, Adolf Loos und ich des Öfteren. Dort, mitten in dem Viertel, wo viele aus Galizien zugewanderte jüdische Familien wohnten, gastierten die bekanntesten polnischen und jüdischen Theatergruppen. Es waren unvergessliche Aufführungen. Die Musik und die Tanzeinlagen, die Solonummern und die Duette waren von einer solchen theatralischen Werve, der jüdische Humor so übertrieben, dass man nicht wusste, ob man lachen oder weinen sollte. Jede Nummer rief einen frenetischen Beifall hervor. Erinnert sich Oskar Kokoschka. Jeder wird ein Kreun, ist das Pintele Jid. Viel gelitten scheuen vor dem Pintele Jid. Gematet deine Gliederlich, gepeinigt deine Briederlich. Gebuden sich hat jeder in dein Lied. Viel wurde Monat Zoll auf dem Pintele Jid. Doch mutig allemal bleibt das Pintele Jid. Der Klagitschka ist Rolleko, leiden der Amoleko und bleibt bei dem Pintele Jid. Spät ist das jiddische Theater entstanden. Und kaum ist es entstanden, wird es wieder verboten. Anfangs ist Jiddisch eine Sprache der Aufklärung. Mit der Vertreibung wird es eine Sprache der Internationalität. Die jiddische Sprache ist, was andere Menschen wahrscheinlich Heimat sagen würden. Ich bin in Amerika geboren, das ist meine Heimat, physisch gesehen. Aber die jiddische Sprache ist beinahe meine Muttersprache, meine heimatliche Sprache, weil das haben meine Eltern miteinander gesprochen und viel mit mir, als ich ein kleines Kind war. Das war die gemeinsame Sprache von meinen Eltern, obwohl mein Vater aus Polen, meine Mutter aus der Tschechei. Aber die einzige gemeinsame Sprache war Jiddisch. Das war die Sprache der Liebe, wie man das sagt. So wie ich meinen Mann kennengelernt habe, habe ich Deutsch gelernt. Und wir sprechen bis heute Deutsch zusammen. Der Jargon ist die jüngste europäische Sprache. Erst 400 Jahre alt und eigentlich noch viel jünger. Sein Ausdruck ist kurz und rasch. Er hat keine Grammatiken. Liebhaber versuchen, Grammatiken zu schreiben, aber der Jargon wird immerfort gesprochen. Er kommt nicht zur Ruhe. Das Volk lässt ihn den Grammatikern nicht. Franz Kafka? Rede über die jiddische Sprache. Jiddisch ist ganz ähnlich zu Deutsch eigentlich, bis auf, dass man manche Regeln weglassen darf. Wenn man Deutsch gut singen will, dann singt man die Rose blüht und so. Bei Jiddisch kann man das mehr oi, oi, oi, oi, wuss hab ich getan und so Sachen. Also das ist wie die Regeln sind weg. Aber es klingt sehr wie Deutsch. Und deswegen, ich habe eigentlich besser in Jiddisch singen können, nachdem ich so lange in Deutschland lebte. Die Sprache hat sich ergänzt. Mit den osteuropäischen Emigranten verbreitet sich die jiddische Sprache auf der ganzen Welt. Jiddische Theatertruppen können überall auftreten. Von London bis Buenos Aires werden jiddische Operettenlieder gesungen. Da hat man viel abzuarbeiten im Mund. Da ist viel Ch und Sch und viele Klänge, wo vielleicht man denken würde, ah, das ist schwer zu singen. Wir haben es nicht als schwer, wir haben es als Genuss. Es macht Spaß, weil es irgendwie eklig ist. Es klingt, als würde man auf den Boden rotzen, einerseits. Dann klingt es wieder erotisch. Adam Benswee, Dirigent und Liedbegleiter, hat eine jiddische Revue an der Komischen Oper Berlin geleitet. Und gibt noch was, was ein bisschen einfacher ist, sagen wir mal, als im Deutschen. Im Jiddischen werden alle Vokale zu einem Diphthong. Zum Beispiel im Deutschen sagen wir groß und das O bleibt geschlossen bis zum S. Und im Jiddischen wird es groß. Und das ist irgendwie schön zum Singen, weil der Mund will nicht so lange einfach O. Du musst, wenn du das Wort groß lang singst, musst du die Lippen müssen geschlossen bleiben. Und im Jiddischen groß, da passiert was. Das sind so viele schöne Worte auf Jiddisch. Die fand ich so bunt immer, so wie wenn ich gesagt habe, ja, heute werde ich was kochen oder sowas, um meine Mutter zu entlasten. Und dann hat sie manchmal ganz sarkastisch gesagt, Freitel tutels mich. Und eigentlich ist es freut mich sehr, aber es ist sehr ironisch. Und das heißt, ja, big deal, so ungefähr. Ja, das sagst du jede Woche, du wirst unbedingt was kochen diese Woche. Diese Sachen kommen immer noch so in meinen Ohren. Wenn man die irgendwo hört, ist man sofort wieder zu Hause in seine Kindheit gebracht. Der Leut lass ich dienen, Häuser retten mein Haar. Alles beginnt in Rumänien, in Jasch, einer blühenden Handelsstadt. Aber jetzt sind wir in New York. Denn unsere Geschichte ist eine Geschichte von Aufbruch und Neuanfang, von Abschied und Heimweh. Die Emigranten haben eine lange Reise hinter sich. Sie sind ausgebeutet worden von den Schifffahrtsgesellschaften, sind gequält worden von Zweifeln. War es die richtige Entscheidung, auszuwandern? In eine fremde Welt, in der alles so viel größer ist? Was gewesen ist gewesen und ist du. Schöner Weg, jene Jür, jene Schuh. Wie schnell verflieht der jinge Glück. Man kann es nicht haben mehr zurück. Weil was gewähnt ist gewähnt und ist du. Die Kraft werden schwach, die Hohe wird gut. Die erste Anlaufstelle ist die Lower East Side, ein Städtel mitten in New York. Juden aus Polen, Litauen, Galizien leben dort. Die Straßenschilder, die Zeitungen, alles in jiddischer Sprache geschrieben. Wenn ich mir vorstelle, dass ich aus Litauen komme und mein Nachbar aus Warschau und wir sprechen ein bisschen anders Jiddisch, aber man kann sich verstehen, dann glaube ich, war das ein großer Trost für diese Menschen, dass sie erstmal mit vielen anderen dort sich verstehen konnten. Wenn ich gehe gern am In New York kennt man die Lieder von Abraham Goldfaden bereits, hat sogar schon ganze Stücke von ihm aufgeführt. Anfangs in einem Biergarten an der Bowery, nun entsteht an der Second Avenue ein kleiner Theaterbezirk. Der Yiddish Theater District, bald auch Yiddish Broadway genannt. diese jüdische Theater waren ganz wichtige Treffpunkte. Die haben jeden Tag gespielt und das war ein riesen Theater teilweise, 2000 Plätze, glaube ich. Und die waren voll und es gab noch kein Kino damals, Radio gab es langsam. Es ist schwer, sich heute vorzustellen. Aber ich glaube, das war der Ort, wo man gemeinsam lachte, ja, Gemeinsamkeiten gespürt haben. Heimweh nach Europa vielleicht, aufregend wegen dieser neuen Kultur, darüber gelacht, wenn bestimmten Juden sich nicht die neue Kultur verstanden. Die neue Kultur verspricht den sozialen Aufstieg, den großen Jackpot. Auch die jiddischen Theaterstücke wollen an den amerikanischen Traum glauben. Auf der Bühne wird der arme Schneider Schimmelisser Rocker zum Millionär. Singend wird Kolumbus, der Entdecker Amerikas, gepriesen. Es ritt auf ihr die Schrinelle, mir sollen also leben. Mir kommes Dixen, Menschenblit, darf mir auf Zuris. Ha Gubernate, darf mir nicht, da Käse auf Kapures. Ah, es ist gib, sing sie alle mit. Leben soll Kolumbus, trink wieder lach lechaim. Leben soll Kolumbus, vor dem Land im Naim. Zeit zerfrieden, gelebt nicht in die Trumbus, schreit Schein. In New York entstehen neue Operetten. Stücke, in denen es grünt, weil es darin nur so wimmelt von Greenhorns, den naiven Immigranten aus Europa, die keine Ahnung haben von der neuen Welt. Es gibt eine von den berühmtesten Liedern aus dem jüdischen Theater, die grüne Cousine. Das geht um eine grüne Cousine, also nach dem Motto grün hinter den Ohren. Eine wunderbare, lebensfrohe junge Frau, die aus Europa, aus Polen wahrscheinlich, kommt und das Leben selbst mit roten Wangen und Beinen, die schier gebeten haben zu tanzen. Sie hat nicht gesprochen, sie hat gesungen. Sie ist nicht gegangen, sie ist gesprungen. Und diese junge Frau kommt nach New York und trifft einen Amerikaner. Ich lese zwischen den Zeilen, es war ein Nichtjude, ein Boy. Die Grüne hat ein Boy sich schön gefunden. Die Grüne hat ein Boy dann schnell gefunden. Und er hat ihr Geld genommen und dann hat sie herausgefunden, dass er eine Frau mit 5 Kindern hat nebenbei. Und jetzt, wenn wir diese Cousine sehen und fragen, wie geht's dir denn, Grüne, sagt sie, dieses Land von Kolumbus soll mich am Arsch lecken. Es soll zum Teufel scheren. Dieses tolle Lied, was so kritisch ist. Einerseits in den Liedern hört man von der Bewunderung von USA und aber auch nur kritisch schwingt ein eher sozialistischer oder kommunistischer Wind, dass dieses Land ach so toll sein soll, aber kein Herz hat. Zu mir ist gekommen eine Cousine, schön wie Gold ist sie gewann, die Grüne. Bäckelig wie rote Pomeranzen, fisselig was beten sich zum Tanzen. Bäckelig wie rote Pomeranzen, fisselig was beten sich zum Tanzen. Perlig wie Seidenweb gelockte, zähnelig wie perlig getockte. Eigelig wie Himmelblau im Frühling, lippelig wie Karpselig der Zwieling. Himmelblau in Frühling, lippelig wie karpselig der Zwieling. Das Theater ist ein Stück Heimat in der Fremde, ein Stück alte Welt in der neuen Welt, Jiddischland. Zugleich erklärt das Theater die neue Welt mit all den Problemen, die sie mit sich bringt. Da wird zum Beispiel gern auch dieses King Lear-Motiv aufgenommen, dass die jungen Leute auf ihre Eltern vergessen, gerade wenn sie emigriert sind. Dass die Eltern irgendwo in der alten Heimat sitzen und auf Post warten, während die Jungen quasi in Amerika meist einen sozialen Aufstieg hinlegen können. Es geht aber auch um den Zerfall der Familien in der Hinsicht, dass die Eltern und die ältere Generation noch dem orthodoxen Leben verhaftet ist, dass Religion ihren Alltag prägt, während die Jungen, also die Töchter wollen studieren, einer der Sohn ist ein kompletter assimilierter und will sich sogar taufen lassen. Der andere ist Zionist, der nächste ist Sozialist. Ja. Also diese sich ändernde jüdische Welt wird natürlich auch in diesen Theaterstücken gespiegelt und aufgezeigt und auch in ihrer Problematik sehr deutlich gemacht. Briefele der Mamen sollst ihn nicht versagen. Schreib geschwind, liebes Kind, schenk ihr die Nachhone. Die Mame wird dein Briefele lesen. An der Second Avenue entwickelt sich eine eigene Unterhaltungsindustrie. Mit Theatern, Kabarets, Musikhallen, Vaudeville-Lokalen. Der nicht-jüdische Journalist Hutchins Hapgood erkundet die Second Avenue wie ein fremdes Land, studiert das Publikum wie eine unbekannte Spezies. Mein King, mein Trist, die Furcht weg. Arme Arbeiter und Frauen mit ihren Babys jeden Alters füllen das Theater. Es herrscht große Begeisterung. Aufrichtiges Lachen und Tränen begleiten das Schauspiel auf der Bühne. Verkäufer von Sodawasser, Süßigkeiten und fantastischem Schnickschnack aller Art mischen sich zwischen den Akten unter das Publikum. Gespräche während des Stücks werden mit heftigen Zischlauten quittiert, aber kaum fällt der Vorhang, kommen alle zusammen und plaudern über das Stück oder die Neuigkeiten der Woche. Die Lebensbedingungen an der Lower East Side sind hart, das Einkommen gering. Trotzdem kratzen viele ihre letzten Pennies für eine Theaterkarte zusammen. Sie ernähren sich von Bräut mit Theater, schlecken sich die Finger nach Theater. Die Identifikation mit dem Bühnengeschehen ist groß. Man leidet mit, ruft den Darstellern während der Vorstellung ermunternde Worte zu. Die gefeierte Sänger-Schauspielerin Bertha Kalich tritt sowohl auf den jiddischen als auch auf den nicht-jiddischen Bühnen auf. Der Amerikaner wird quasi gegen seinen Willen ins Theater geschleppt. Der jiddische Fan hingegen arbeitet mit den Schauspielern zusammen. Er kommt gerne und mit großer Freude ins Theater. Die Komponisten an der Second Avenue heißen David Meyerowitz, Josef Rumschinski, Alexander Olchanetsky oder Sholom Sekunda. Sie alle sind Einwanderer aus Osteuropa. Von dort kennen sie Goldfadens Theater, sind teilweise sogar mit ihm selbst unterwegs gewesen. Ausgehend von Goldfadens Repertoire entwickeln sie die jiddische Operette weiter. Die meisten haben eine traditionelle synagogale Musikausbildung durchlaufen. Nun schreiben sie Unterhaltungsmusik. Diese Tonleiter, die Melodiefolgen, da hört man immer wieder, was für unsere Ohren orientalisch-jüdisch klingt. Fast alle Lieder sind Moll. Das ist dieses osteuropäische, jüdische Colporter. Man sagt, dass Colporter erst erfolgreich wurde als Broadway-Komponist, also in den 30er Jahren, als er jüdische Musikalität in seine Komposition aufnahm. Und viele Beispiele von seinen Melodien klingen wie jüdisches Theater. Er hat das bestimmt gehört und gekannt. While tearing off a game of golf, I may make a play for the caddy. But when I do, I don't follow through, 'cause my heart belongs to daddy. Yes, my heart belongs to daddy. And I think they're perfectly swell, 'cause my heart belongs to daddy. It's comps. Da da da da da da da da da. Es war so, wie Theater sein soll. Die beschäftigten sich mit dem, was den bewegten. Und ich glaube, das war diese Spannung zwischen, wir wollen das, unsere Tradition beibehalten und wir wollen wachsen. Und wir wollen unserem jüdischen Glaube treu bleiben und unsere Tradition. Andererseits wollen wir uns entwickeln. Eine von meinen Lieblingslieder aus dieser Zeit ist Glick. Und die Geschichte von der Operette finde ich bezeichnend. Vielleicht erzähle ich das kurz. Ein alter Mann, der bald stirbt, erlaubt seiner Tochter, die Erbe anzutreten, nur wenn sie heiratet, bis sie, weiß ich nicht, 20 Jahre alt ist. Sie liebt aber keinen Mann, will nicht heiraten, Um diese Erbe zu bekommen, beauftragt sie einen Rechtsanwalt, einen Kandidaten zu suchen. Er findet einen, der im Gefängnis sitzt, unrechtens, und arrangiert diese Hochzeit. Sie kann also diesen zum Tode verurteilten Inhaftierten heiraten und dann wird sie ihre Erbe bekommen. Der Inhaftierte willigt ein, die heiraten im Gefängnis eine jüdische Hochzeit und danach sind sie ein paar Minuten alleine und verlieben sich ineinander. Und dann singen sie dieses wahnsinniges, tolles Lied. Glück, du bist gekommen zu mir, aber ein bisschen zu spät. Verschaff mein Herz also viel Fried. Will jetzt Gott nicht klären, was mal bringen von mir. Also lang ich hab Gott ein Moment, das Glück jetzt in meine Hand und ich dort zum letzten Tag mit ihm. Lange Rede, kurzer Sinn, es gibt ein Happy End, er wird doch freigesprochen, die werden ein Paar. Jetzt die Frage, ist das was ganz Jüdisches, diese Geschichte? Ich finde, es ist so emotional vertracht. Für mich wäre die Antwort ja, das ist was Jüdisches. Vielleicht kann man die Geschichte anders erzählen, aber dieses Pflichtgefühl von dem Mädchen, ihr Vater seinen Wunsch zu erfüllen und ich weiß nicht, für mich hat das so was Jüdisches. Ein Moment, das Glück jetzt in meine Hände und ich kann selbst den letzten Tag nicht mehr. Alles beginnt in Rumänien, in Jasch, einer blühenden Handelsstadt. Für Abraham Goldfaden ist in New York kein Platz mehr. Mit mehr als 50 Stücken hat er ein ganzes Repertoire begründet. Seine Lieder sind zu Volksliedern geworden, die jeder summen kann. Jetzt hat er ausgedient. Dass die nächste Generation quasi Neues wollte. Zum einen trashigere Sachen, ja, also das machen wir besser, das machen wir aktueller und zum anderen denke ich, das machen wir ernsthafter, literarischer. Also ich glaube, das waren eigentlich so die zwei Gründe, warum. Ja, er war einfach nicht mehr erfolgreich. Also seine Sachen haben sich überlebt. Er ist ja auch verarmt, bitterarm in New York verstorben. Und zu seinem Begräbnis aber wieder sind angeblich Menschenmengen gekommen, ja, obwohl seine Stücke keiner mehr sehen wollte. Das jiddische Theater differenziert sich aus. Einige Autoren bezeichnen die Unterhaltungsstücke als Schund, fordern eine sensiblere Personencharakterisierung, eine feinere Darstellungskunst. Vor allem Jakob Gordin führt mit seinen Dramen das jiddische Theater in eine goldene Ära. Zugleich entwickelt sich die jiddische Operette stärker Richtung Musical, holt sich Anleihen aus dem Jazz. Cole Porter und George Gershwin besuchen die Aufführungen an der Second Avenue, schreiben aber amerikanische Musik. Jiddische Operette und Theater in New York starb, weil die neue Generation von den jiddischen Theatermachern gingen alle zu Broadway. Die waren sehr erfahren und begabt und das war dann interessanter für die, am Broadway zu spielen und zu schreiben. Ist ja Logo. Sobald man integriert, dann will man noch mehr und dann die Kinder wollten nicht mehr jüdisch. Warum? Das können nur die Hälfte der Leute verstehen. Das finde ich traurig und gleichzeitig verständlich. Das neue Medium Radio etabliert sich immer stärker im Alltag. Einzelne Lieder aus der jiddischen Operette verbreiten sich nun auch jenseits der Second Avenue, verselbstständigen sich. Bald weiß niemand mehr, aus welchen Stücken sie ursprünglich stammen. Abi Gesind zum Beispiel. Das ist eine von den Liedern, die zuerst in der jiddischen Welt ein Riesenhit wurde und dann von Amerikanern übernommen wurde. Das ist ein bekannter Big Band-Schlager, was in Englisch gesungen wird und nur diese eine Zeile bleibt jiddisch. Wenn die Schwende wie gesinnt am Kette ziehen und no, am Nielis Beam, the real drug gunner, a very close friend of Mrs. Butter. Butter, smutter, wie gesinnt am Kette ziehen und no. Cab Calloway, das war einer von seinen größten Erfolgen. Und das Unglaubliche, es ist in Jive-Sprache. Jive war eine geheime Sprache von schwarzen Jazzern in New York. I'm Flip the Hip, a real rug cutter, a very close friend of Mrs. Butter. Butter, Schmutter, a big gesinnt, I'm a chick that's in the know. Nach dem Motto, ich bin sowas Cooles, aber solange du gesund bist, ja, ist alles gut. Und wie toll, wie die schwarze und jüdische Kultur sich vermischt haben in dieser Nummer. Immer mehr amerikanische Worte schmuggeln sich in die jiddische Sprache. Bevor die Schauspielerin Molly Picon in den 20er Jahren New Yorks jiddische Theaterbühnen erobert, fährt sie nach Europa, um dort das richtige, ursprüngliche Jiddisch zu lernen. Die Komponisten, die nun für die Second Avenue schreiben, sind keine Einwanderer mehr. Sie sind in Amerika geboren. Und sie komponieren nicht nur für die Bühne, sondern zunehmend auch für den Film. Abraham Elstein, genau. Also der ist einer meiner Lieblings. Ich habe Lieder auch von ihm gesungen. Und dass ich zum ersten Mal mit Operettenlieder in Beziehung gekommen bin, war das eigentlich vor bestimmt 30 Jahren, kurz nachdem ich nach Deutschland gekommen bin. Es hat am Fernsehen gespielt. Es waren irgendwie auf einem Programm der Jiddel mit dem Fiedel, Mamele, ein paar tolle, tolle, schwarz-weiß alte jiddische Filme mit deutschen Subtitles. Und ich habe das sofort mit meinem Mann angeguckt und danach viel mehr Interesse an Molly Picon ist in mir geweckt worden. Ich habe dann recherchiert, ich wusste, sie lebt noch in New York damals, sie war aber sehr alt schon. Ich fand sie schauspielerisch, gesanglich sowieso und sie war auch eine kleine Person wie ich und ihre Art von Humor hat mir sehr gefallen und die war einfach für mich, so wie andere sagen, Maria Callas. Ich habe immer gesagt, Molly Picon, besonders bei Musicals und Operetten. Also ich bewundere sie immer noch sehr und deswegen sage ich, die erste Operette für mich war Lidl mit dem Fiedel. Und alle Lieder daraus sind wunderbar. In den 30er Jahren kommen jiddische Musikfilme in Mode. Molly Picon und ihr Mann Jakob Kalich drehen sie in Polen. Nur zwei Jahre später werden die Drehorte platt gemacht. Von Stiefeln, Panzern, Bomben. Wie reagiert man an der Second Avenue auf den Holocaust? Läuft die Unterhaltungsmaschinerie einfach weiter? Der Naya Sher. Dieses Lied zeigt diese Haltung, was ich vorhin erwähnte, nicht in die Rolle vom Opfer, nicht unser Leid musikalisch ausbaden, sondern Hoffnung. Ich habe so gestaunt, als ich sah, dieses Lied war 1941 geschrieben, wenn damals schon klar war, was in Europa läuft, in New York. Man würde erwarten, dass die Juden schreiben, wir wollen frei sein, wir wollen besiegen, wir wollen raus aus dem Leid. Und was habt ihr uns angetan? Gar nichts. Dieses Lied, es gibt ein neuer Tanz und dieser Tanz bedeutet, Menschen verstehen sich, freuen sich, besinnen sich auf die Grundfreuden des Lebens, zusammen tanzen, zusammen Musik machen. Cher ist ein traditioneller Tanz bei der jüdischen Hochzeit. Schere, ich vermute, weil man so wie eine Schere Linien gebildet hat und sich überkreuzt. Und in diesem Lied, 41, der Naya Sher, da vergisst der Opa seinen Gram und springt zur Decke und die Oma platzt vor Freuden, nur weil wir diesen neuen Tanz tanzen. Seht, wie jeder sich freut. Nur seht, wie jeder freut sich. Und wie man dreht sich, immer tippet mit die Füße, durchs Herz zergeht. das Herz schmilzt, weil jeder sich freut. Weil wenn man tanzt, dann ist das Leben schön. Das 1941 zu schreiben, das finde ich erstaunlich. Alles beginnt in Rumänien, in Iași, einer blühenden Handelsstadt. Nach dem Holocaust reisen Künstlerinnen und Künstler des jiddischen Theaters nach Europa. Molly Picon oder Hermann Jablokow besuchen Überlebende der Konzentrationslager, um jiddische Operettenlieder für sie zu singen. In den Folgejahren aber stirbt die jiddische Bühnenkultur immer mehr aus. Erstens einmal war diese Theaterform ja eine, die bis auf wenige Ausnahmen sich eher als eine Art Subkultur abgespielt hat, in Berlin, in Paris, in Wien. Ja. Und schon diese rudimentäre Tradition, die ja da war, ist wirklich akut und total radikal unterbrochen worden. Aber da ist dieses Zitat, das Oskar Kokoschka hinterlassen hat. Die russisch, ungarisch und polnisch sprechenden Juden haben eigentlich das amerikanische Musical erfunden. Ja, natürlich ist das ein Beaumont zum einen, zum anderen. Kann man sich ja mal nur die Geschichte des Musicals Anna Defka kurz als Beispiel vor Augen halten. Ja, das basiert eigentlich auf einem jiddischen Text von Sholem Aleichem, Tevye der Milchiger, in dem es darum geht, dass ein Milchmann mit Gott immer wieder spricht. Es ist eine Art Bewusstseinsstrom, Dichtung. Also ein Stück jiddisches Literatur von einem der Großen der jiddischen Dichter, der das dann auch als Theaterstück umgeformt hat. Ein Stoff aus Osteuropa in einer höchst ambitionierten literarischen Form, der dann zu einem auch wieder höchst interessanten und auch sehr, sehr schönen Musical wird. Ja, also ich glaube, diese Mischung aus Trähern und Gelächter, wie man sagt im Jiddischen, ja, das ist es eigentlich, das so schon so eine gewisse Grundlage auch für ein gutes Musical bildet. Das Theaterleben an der Second Avenue ist bereits in den 50er Jahren erloschen. Heute gibt es noch vereinzelt jiddische Theaterensembles in Osteuropa, den USA, Kanada. Doch sie werfen eher einen nostalgischen Blick auf eine vergangene Zeit. Auf ein fernes, verschollenes Jiddischland. Ich würde mir schon wünschen, dass man mehr Ausgrabungen macht. Es wäre natürlich super, wenn in mehrere Open Theater irgendein Stück bringt, vielleicht sogar in jiddischer Sprache. Das wäre doch hochinteressant. Die Leute hören das gerne, das stelle ich immer fest. Besonders die Schwaben, weil es so schwäbisch klingt. Ja, Mädele ist Mädele. Jedenfalls, das darf man nicht vergessen. Es ist so eine super Periode von Zeit zwischen quasi die deutsche Operette und die American Musical. Das ist quasi diese Lücke. Ich glaube, dass da sehr, sehr viel drin liegt, sowohl was die performative Seite betrifft, als auch was die Musik betrifft. Und das ist ja eigentlich das, was wirklich schade ist, dass da ein großer kultureller Schatz eigentlich liegt, der nicht gehoben wird, der einfach nicht beachtet wird. Alles beginnt in Rumänien, in Iași, einer blühenden Handelsstadt. Jiddischland, eine verschollene Operettengeschichte von Silvia Roth. Es sprachen Katharina Schmalenberg, David Formweg, Dominik Freiberger und Nina Lenföhr. Technische Realisation Gerd Neskin. Regie Helga Mattea. Redaktion Werner Wittersheim. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2022.